Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 926 an Goethe, Weimar, 14. Dezember 1803. Gegen ihre Gründe, warum sie jetzt nicht hierher kommen wollen, lässt sich gar nichts einwenden. Ich habe sie dem Herzog noch möglichst geltend zu machen gesucht. Der Frau von Stall wird und muss es auch viel angenehmer sein, sie ohne den Train von Zerstreuungen zu sehen, und ihnen selbst kann bei dieser Einrichtung diese Bekanntschaft wirklich ein Vergnügen sein, da sie sonst nur eine unerträgliche Last gewesen wäre. Ich nehme wahren Anteil an dem Fortgang ihrer jetzigen Geschäfte, die nun einmal eine Notwendigkeit sind, wenn sie auch nach innen nichts erbauen und begründen. Meine Geschäfte gehen auch ihren Gang fort, und es fängt doch endlich an, etwas zu werden. Aber da man mich von Berlin aus drängt und treibt und mich also ewig an den Drachen erinnert, der das Werk, so wie es warm aus der Feder kommt, fressen und verschlingen wird, so macht mir das auch keinen guten Mut. Das ganz Niederträchtige des berlinischen Theaters habe ich mir erst neuerdings wieder aus Kordemanns Bericht versinnlicht. Dass Böttiger nach Berlin kommt, ist nun gewiss. Wir wollen ihm von Herzen glückliche Reise wünschen. Möge ihm nur ein glücklicher Nachfolger werden. Ich habe an Riemann gedacht, es wäre doch sehr zu wünschen, einen solchen Menschen festzuhalten. Leben Sie recht wohl, bleiben Sie gesund und heiter und fahren Sie säuberlich mit der Pilgerin, die zu Ihnen wallet. So wie ich etwas Näheres erfahre, gebe ich Ihnen Nachricht. SCH. Der Herzog lässt mir zur Antwort sagen, er würde Ihnen selbst schreiben und mit mir in der Komödie reden. Halten Sie nur fest, wenn er sich Ihnen auch nicht gleich fügen will.